Heute reden wir wieder über Atemmeditation. Ja? Und Atemmeditation gibt es so viele Sorten. Ein Leben ist nicht genug, um alles zu lernen. Weil Atemmeditation ist eigentlich alles, was sich bewegt in der buddhistischen Lehre, ist eigentlich ein Element von Wind. Und der Geist bewegt sich durch Wind, Körper bewegt sich durch Wind, ja? Natur bewegt sich durch Wind, Kosmos bewegt sich durch Wind. Und dieser Wind kann man mit dem Geist auf eine Seite kann man dann tiefer verstehen und auf andere Seite auch leiten können mit dem Geist. Ja, ich habe schon gesagt, diese Beispiele im Yoga von Pferd und Reiter. Pferd ist eigentlich Windelement, auch in subtiler Form, das eigentlich Prana heißt. Und wir haben schon erklärt im Taoismus und in Tantra auch, diese subtile Atmung wird eigentlich Element in sich selbst. Es wird als etwas, was existiert in sich selbst und wird es sozusagen nicht einfach Windelement, was ein von den vier Elementen ist, aber zusätzliche Element, dass die anderen Elemente. Sag ich das? Ein Zecke. Zecke. Jim. Buch. Muss man immer sich kontrollieren. Jim. Gut gemacht. So, indem man auch Geist in irgendwie beherrscht, dann beherrscht man auch Wind. Das ist sehr wichtig im Yoga. Und dann diese Beherrschung von Geist und Beherrschung von Wind sind dann nicht in Theravada, aber im Yoga, im Tantra werden sie nicht getrennt, ja? Jetzt, wenn man sich mit diese tieferen Erklärungen von Atemmeditation beschäftigen möchte, dann fängt man an, wie ich habe schon erklärt, indem der Objekt ist nicht nur einatmen, ausatmen, obwohl diese Meditation der Tradition nach heißt Anapana. Anapana ist einatmen, ausatmen. Aber dann genauso wie in Yoga, das Hauptobjekt von Pranayama ist nicht einatmen, ausatmen, aber das, was nach einatmen und nach ausatmen, diese Periode, die man bewusst verlängert, in Yoga durch Kraft, in tantrische Meditation, in eigentlich auch in sehr fortgeschrittene Yoga, nicht mit Kraft, sondern einfach mit Weisheit. Und Weisheit ist die Natur des Geistes. Von welchem Geist haben wir erklärt? Von diesem Geist, das eigentlich niemandem gehört und das sozusagen nirgendwo ist und überall ist, ja? Sehr mysteriös. Und in Theravada spricht man nicht davon, aber wenn man sich von Tantra und Yoga, also fortgeschrittene Meditation, wenn man sich damit beschäftigen möchte, das wäre dann sehr, sehr wichtig. Und indem Sie möchten mit der Dolpotulku was lernen auch, ich habe ein bisschen mit ihm diese Sachen gelernt, aber sehr wenig, weil für mich das Wichtigste ist Shamatha und Vipassana. Aber ich habe großen Respekt für Yoga und für Taoismus und habe ich auch ein bisschen geschnupft davon. Aber mein Ziel ist viel mehr so Vipassana. Aber das ist auch mit Vipassana verbunden. Aber nicht in, was man in Theravada-Schriften oder doch in Mahayana, in Zen auch, wird viel darüber gesprochen. Ja? Die Meisterung des Geistes ist auch immer mit Meisterung von Prana verbunden, aber diese Meisterung von Prana in Zen ist Beiprodukt. Es ist nicht Hauptziel, aber Beiprodukt. Manche Zen-Lehrer haben auch Fähigkeit, den Körper zu erwärmen und die Temperatur zu regulieren durch Prana und auch es für Kampfdisziplinen anwenden. So in alter China, wenn Sie chinesische Geschichte kennen, die Klöster wurden sehr oft von Banditen angegriffen, weil sie wollen erobern. Und viele reiche Leute haben geopfert, auch in Tibet. Es gab Gold und Silber, die haben das dadurch dann Essen gekauft. Aber ich trinke auch wolltest du mir einfach ein Wasser, einfach kaltes Wasser. So in China haben sich auch die Menschen mit Disziplinen beschäftigt und die sind eigentlich auch Meisterung von Prana. Meisterung von Prana heißt in Yoga Pranayama. Und Prana ist Prana und Yama ist eigentlich nichts anderes als dieselbe Bedeutung wie Qigong, Meisterung von Prana. Und wenn man Prana gemeistert hat, es, so wie im tibetanischen Buddhismus, dann kann man viel machen, um, wenn man sich mit Mahayana beschäftigt, um die anderen zu beeinflussen und zur Wahrheit zu führen. Dann ist es Teil von tantrische Disziplin auch, Meisterung von Prana. Und das wird dann besonders in tantrische Tradition betont, nicht so, überhaupt nicht erwähnt in Theravada, klein bisschen erwähnt, weil in Theravada spricht man von Manomaya Kaya. Manomaya Kaya Körper, das von Geist geschaffen ist. Ja? Und dieser Körper, das von Geist geschaffen ist, Normalerweise in Theravada übt man, ich habe ein bisschen Erfahrung dafür, durch die Jhanas. Ja? In Jhanas dann ist der grobe Körper existiert praktisch nicht mehr. Ne? Man lebt sozusagen in Erfahrung vom mentalen Körper, ne? Abgeschnitten von körperlichen Wahrnehmungen oder von körperlichen Wahrnehmungen, die den Geist ablenken. Jetzt, wenn die Meditation sich stabilisiert, am Anfang, ihr habt versucht, auch mit dieser Aufmerksamkeit auf eine Stelle zu lenken, ja, wenn es geht, dann brauchen Sie nicht unbedingt das fortzusetzen, solange man nicht besonders interessiert ist, die Jhanas zu lernen. Die sind aber nicht so wichtig für die Mahayana-Tradition. Für einige Branchen von Mahayana auch, besonders die, die ich studiert habe und übersetzt und damit beschäftigt war, diese Yogacara auf Alaya basiert. Alaya ist der Geist, der sich ändert, in dem er wohnt. Alaya heißt der Geist, das eine Bleibe in der Welt hat. Ja? Und dieser Geist, das in der Bleibe Welt hat, ist weltlicher Geist. Und weltlicher Geist, damit man versteht, was steht über diesen weltlichen Geist, dann muss man atmen, Gefühl und Geist sublimieren. Je feiner der Geist, desto leichter dann Vipassana zu üben. Und normalerweise, wie ich es gelernt habe und so, wie es noch heute die Tradition ist, die ich gelernt habe, die Abhidharma-Tradition, man lernt alle Stufen von Versenkungen bis nicht Wahrnehmung und Nicht-Nicht-Wahrnehmung. Ja? Und dann alle diese Stufen von Wahrnehmung bis die höchste, dann man darüber meditiert, Vipassana. Ja? Und natürlich die höchste Stufe von Wahrnehmung, das ist Wahrnehmung, das nicht Wahrnehmung ist, kann man nicht erklären, muss man selbst erfahren. Dann der Geist fängt an zu verstehen, dass was über diese Stufe geht, dann nicht mehr gehört zu der Welt. Das nicht mehr Objekt von Wahrnehmung ist, weil Wahrnehmung und Gefühl so fein ist, dass das, was über Wahrnehmung und Gefühl, das feinste Wahrnehmung und Gefühl in der Welt ist, das ist eben das, was diese Welt transzendiert. Ja? Aber dann führt es zu dualistischer Einstellung, dass diese Welt ist eine Sache und Nirvana ist andere Sache. Jetzt, in buddhistischer Lehre, wir alle sollten wissen, dieser Inhalt von der Welt ist mentale Inhalt. Ja? Das ist auch Anfang von Dhammapada. Ne? Alle Phänomene sind im Geiste erhalten. Mano Maya, Mano Seta, alle Erfahrungen sind auf Geist basiert, sind im Geist erhalten und Geist führt alle Erfahrungen. Ja? Was wir erleben, der Geist führt es. Geist ist der Führer. Und nicht nur für den Körper, in dieser Tradition auch für alle Phänomene in der Welt. Ja? Die sind eigentlich auf Geist basiert. Ja? Das ist buddhistische Lehre. Und indem man Geist versteht, versteht man alles. Indem man nicht Geist versteht, kann man alles Mögliche studieren, aber man wird nicht zu wahre Wissenschaft kommen können. Wahre Wissenschaft ist Geistwissenschaft. Und keine spirituelle Richtung betont das so viel wie die buddhistische Lehre natürlich. Das sollten wir alle wissen. Und das ist, was das Inspirierende in der buddhistischen Lehre. Man hat als Ziel, den Geist zu verstehen. Um den Geist zu verstehen, muss man auch glauben an die unmögliche Möglichkeiten, dass der Geist uns gibt. Heutzutage, das ist nicht Teil von unserer Erziehung, aber in Tibet ist es immer so, man lernt, dass alles kann man mit Geist beherrschen und man lernt von Anfang an, was Geist ist. Wahre Geist ist dann Objekt der wahre Vertrauen. Ja? Und indem wir nicht diese Erziehung haben, dann 100.000 Mal Verbeugungen, damit man dieses Vertrauen im Geist, das niemandem gehört und das alles beherrscht, in sich entwickelt. Ja? Das ist dann besonders wichtig im Tantra, auch im Mahayana, in dem man von Anfang an man lernt, dass durch Vernunft, man kann nicht die Wahrheit fassen, aber Vernunft ist unvermeidlich. Ohne Vernunft, immerhin, kann man nicht richtig leben. Aber Vernunft ist nur sozusagen Hilfe für das Herz, dass es sich öffnet. Und wahre Geist bleibt im Herz, nicht im Gehirn. Ja? Das lernt man von Anfang an. Das ist so ein Klarsein. Und dann, indem man lernt, richtig den Geist zu lenken, man lernt vor allem richtig das Herz zu lenken. Ja? Deswegen sehr, sehr wichtig, diesen haben wir jetzt nicht gemacht, aber nächstes Mal vielleicht können wir machen, Meditation über Liebe, über Mitgefühl, über Freude und Upeksha. Upeksha kann man sagen, loslassen. Wir haben kein besseres Wort dafür. Sanskrit ist wunderbare Sprache. Upeksha heißt Iksha heißt sehen. Upa heißt aus der Nähe sehen, aber heißt auch nicht sehen. Aus der Nähe sehen heißt nicht sehen. Die wunderbare Sprache Sanskrit. Kann man überhaupt nicht übersetzen. Wenn man aus der Nähe sieht, dann sieht man nichts. So. Die große Sutra von transzendentale Weisheit sieht, dass unser Körper und Welt ist so wie so Nebel in den Bergen. Es sieht sehr, sehr dicht und etwas, was man wirklich berühren kann, aber wenn man da in der Nähe ist, es gibt nicht zu fassen. Genauso ist unsere Erfahrung der Welt. Es sieht sehr, sehr dicht. Aber wenn man aus der Nähe sieht, dann es gibt nichts anzufassen. Und damit man sieht, dass es nicht anzufassen ist, dafür ist sehr, sehr wichtig auch Meditation über Atmen. Atmen ist da, aber man kann es nicht fassen. Wind ist da, man kann es nicht fassen. Trotzdem, wir wollen es fassen jetzt. Aber wenn man dann diese Achtsamkeit entwickelt hat, dann weiß man, dass es geht nicht, das zu schnappen. Ne? Und dann kommt man tief in Konzentration. Ja? Solange man es schnappen möchte, dann Frustration. Aber Frustration ist sehr, sehr nützlich. Ja? Deswegen Buddhismus fängt an mit Wahrheit von Frustration. Alles, was wir greifen möchten, ist Objekt von Frustration, für den Geist, das einzig hat. Ja? Nicht für einen ordentlichen weltlichen Geist, aber für den Geist. Deswegen, niemand will Frustration, aber Frustration ist sehr, sehr nützlich. Ja? Nein, aber darf ich was fragen? Na gut. Wenn du das erzählst, dann ist es so logisch. Aber warum kann man das nicht umsetzen? Indem wir sind beherrscht durch unsere Gewohnheiten. Wie diese Gewohnheiten auch, Sanskrit, so wunderbare Sprache, heißen Vasana. Was heißt wohnen? Der Geist in seiner Natur, er hat keine Bleibe. Das Bleibe des Geistes in unserer Gewohnheit. Indem wir andere Gewohnheiten haben als die Tiere, wir sind anderes. Und wenn wir Götter werden, dann wieder haben wir ganz andere Gewohnheiten. Für uns die Gewohnheiten, ich habe mit den Affen lange gewohnt, die Gewohnheiten von Affen sind sehr, sehr grob. Man schämt sich, dass man ein Produkt von Affen ist. Aber für die Götter, unsere Gewohnheiten sind so grob wie die Gewohnheiten von Affen für uns. Ja? Und warum? Weil die Gewohnheiten ist eigentlich das, was der Geist hat, wieder keine Bleibe. Aber das, was bleibt in dem Geist, sind die Gewohnheiten. Dann die Gewohnheiten sind das Sammeln. Und Karma heißt auch Sammeln. Indem wir Gewohnheiten sammeln, wir sammeln entweder gute Karma oder schlechte Karma. Wenn wir gute Gewohnheiten haben, leben wir wohl. Aber solange wir sammeln, wir bleiben in der Welt. Ja? Der Arahat nicht mehr sammelte, bye-bye. Aber diese Befreiung schien den Weisen auch zu dualistisch. Man wird dann nur an eigene Befreiung denken. Und das hatte die Leute gestört. Dann entstand Mahayana. Mahayana ist eine Bewegung, das sozusagen die Buddha-Lehre und das Volk vereinigt. Ja? In Theravada, ich habe lange als Theravada-Mönch gelebt. Der Mönch ist sozusagen so ideale Mönch, trennt sich von der Welt. Ja? Von den Menschen. Und von den Menschen, nicht unbedingt von den Menschen erlernt, ja, aber man wird geschätzt, je nachdem, wie man die Regeln achtet. Ja. Auch wenn man der beste Mahasiddha ist, wenn man nicht achtet an die Regeln, dann die Leute respektieren nicht. Sie sind so erzogen in Burma, in Sri Lanka und so. Ich konnte sehr gute Geschichte erzählen darüber. Ich habe in Burma gelebt. Und als ich den Kurs für die Meditation geendet habe, mein Lehrer wollte mir das Land zeigen. Er dachte, dass ich da bleibe oder so, weiß ich nicht. Und er hat einen Laien. Er hat ihm Geld gegeben, dass er mich nimmt für die Pilgerreise in den heiligen Orten, damit ich mehr Glaube habe und mehr das Land liebe und so. Und ich habe angefangen, ein bisschen Burmesisch zu lernen. Wunderbar. Dann habe ich gelernt über Burma, als ich in Sagaing war. Sagaing ist auch ein heiliges Ort. Und dort saßen diese Yogis mit langen Haaren. Ne? Und dann, ich wollte gleich, ich muss, und der Laie hat mich so gezogen, nee, die sind nicht gut, nee, das ist nicht gut für Bhikkhu, erlaube mich nicht, mit solchen Leuten zu kommunizieren. Ne? Weil die sind einfach nicht koscher, ja, wie man sagt. Weil sie achten nicht die Regeln. Die ganze Gesellschaft ist darauf basiert, wenn du die Regeln folgst, bist du gut. Wenn du nicht die Regeln folgst, bist du nicht gut. Ja. Auch wenn du Mahasiddhas bist, egal. Du kannst fliegen, aber. Aber in Burma gibt es wirklich sehr mächtige, die heißen Baza. Die sind auch Ärzte, sehr popular mit dem Volk. Ja? Und sie können heilen und so, so wie Jesu, durch Berührung. Und das Volk mag sie, aber die Sangha, nein, lieber nicht. Sie wollen nicht. Bevor es Theravada war, Burma, es war eine tantrische Lehre noch vorwiegend. Und es ist noch geblieben, aber sie können nicht öffentlich und die Regierung und so akzeptiert das nicht. So ist das. Wir erzählen zu viele Geschichten. Auf jeden Fall, wie kommt man zu dieser tiefere Verständnis von Meditation an Atmen, indem man sich, was vielleicht unser Freund da gelernt hat, ein bisschen Pranayama übt. Aber Pranayama im Buddhismus ist ganz anderes als Pranayama, was man lernt im Yoga. Ja. Man will nicht bewusst diese Periode von zwischen Einatmen und Ausatmen, Ausatmen und Einatmen verlängern. Durch Kraft, ja, durch Wille will man nie beeinflussen. Das ist Fehler in buddhistischer Meditation. Man muss das durch Achtsamkeit, Konzentration und Wissensklarheit. Ja. Deswegen, man Herd soll nicht atmen hören, soll nicht zulassen, dass Atmen durch Wille kontrolliert wird, Aber Atmen wird kontrolliert durch diese feinere Erfahrung von Gefühl, Geist und Objekt. Ja? Nicht durch, dass man versucht, das ist sehr leicht. Ich habe auch ein bisschen gelernt. Ich habe früher in Indien auch ein bisschen Yoga gelernt. Und nicht, man kommt zu ekstatische, sehr leicht durch Pranayama zu ekstatischem Stadium. Im Buddhismus ist das falsch alles. Man darf nicht mit Wille arbeiten. Man muss Wille und Weisheit, Kraft und Weisheit, die sind nicht zusammen. Geht nicht. Wo es Weisheit gibt, dann man benutzt Achtsamkeit. Wo es Achtsamkeit ist, dann man benutzt nicht Kraft. Ja? Das ist erste Regel in buddhistischer Meditation. Diese Feinheit kommt nicht durch Kraft, sondern durch Achtsamkeit. Das habe ich erklärt immer. Und wenn man mit Achtsamkeit arbeitet, die Qualität von Atmen, von Gefühlen, von Geist wird sich ändern. Wenn man mit Kraft arbeitet, es kann sich ändern, aber es ist nicht im Sinne von Weisheit. Es ist gar nicht Weisheit. Weil Weisheit, die Grundlage für Weisheit ist Achtsamkeit. Und in Achtsamkeit, man strebt nicht durch Wille, den Geist zu lenken, sondern durch diese Kraft von Sati. Deswegen Satipatthana. Was heißt Satipatthana? Das ist das wichtigste Sutra in Theravada-Tradition, genauso wie Herz-Sutra in Mahayana. Alle lernen auswendig Satipatthana. Die Laien kopieren in Burma, in Sri Lanka, in Thailand und geben als Geschenke zu den Mönchen, durch Verehrung. Satipatthana heißt die Prana ist sehr schwer, Prasthana ist sehr schwer zu übersetzen. Prasthana ist losgehen. Losgehen heißt sich engagieren durch Achtsamkeit. Was engagieren durch Achtsamkeit? Aufmerksamkeit. Wenn Aufmerksamkeit Kraft anwendet, falsch. Was buddhistische Meditation anbetrifft, vollkommen falsch. Aber durch Falschheit kommt man zur Richtigkeit. Das ist wieder. Aber solange wer sich bemüht durch Kraft, dann bist du sozusagen immer entfernt von Einsicht. Einsicht und Konzentration, richtige Konzentration. In Buddhismus unterscheidet man richtige Achtsamkeit und falsche Achtsamkeit. Samasati, Michasati. Und Samasati, richtige Achtsamkeit, ist Grundlage für richtige Konzentration. Und richtige Konzentration ist Grundlage für wahre Einsicht. Im Buddhismus wahre Einsicht ist Ichlosigkeit. Ja? Ja, Dann, das zitiert soweit. was ist falsche Achtsamkeit, was ist richtige Achtsamkeit? Katze. Hast du beobachtet, Katze, wie sie die Mäuse jagen? Ja. sehr, sehr achtsam. Ja. Ist unglaublich, solche Achtsamkeit. Das ist viel, viel mehr Kraft von Achtsamkeit, als wir Menschen machen können. Aber es ist mit einem Ziel, etwas zu fassen. Ja? Und das ist falsche Achtsamkeit. Das ist Katze-Achtsamkeit, Tiger-Achtsamkeit. Tiger-Achtsamkeit ist genau Hindernis in der Meditation. Tiger ist sehr kräftig und sehr achtsam. Er kann dich gleich totschlagen. Sehr, sehr achtsam. Aber mit einem Ziel, das instinktiv ist und durch Gewohnheit. Aber Das lebensnotwendig für den Tiger, weil sonst würde er verhungern. ja, aber du wirst nicht verhungern, wenn du Achtsamkeit gibst. Zum Gegenteil, wirst du gesund bleiben. Achtsamkeit ist auch Grundlage für Gesundheit. Das kann ich auch akzeptieren. Gesundheit des Geistes ist Grundlage für Gesundheit des Körpers. Und Gesundheit des Geistes ist basiert auf Achtsamkeit. Indem man alles achtsam macht, der Geist wird ruhig. Wenn man ohne Achtsamkeit mit einem Ziel etwas zu greifen, dann der Geist bleibt immer unruhig. Deswegen diese erst sehr, sehr klar unterscheiden zwischen falsche Achtsamkeit und richtige Achtsamkeit. Und richtige Achtsamkeit ist dann die Grundlage für richtige Konzentration. Und richtige Konzentration ist dann Einspitzigkeit des Geistes auf dem Objekt, worauf der Geist aufmerksam ist. Ja? Der Geist dann bewegt sich nicht mehr, wenn er einspitzig ist. Das heißt nicht, dass er so einspitzig ist auf einen Punkt. Das kann helfen. Aber das ist auch mit gewisser Anstrengung verbunden. Aber diese wahre, tiefe Einspitzigkeit des Geistes ist überhaupt ohne Schwung in Anstrengung, immer selbe Anstrengung. Dann der Geist immer geschmiert. Er fließt ruhig, ohne Schwankungen. Heutzutage gibt es Elektroden, kann man Experimente machen, wenn man der Geist sich anstrengt, wenn der Geist beruhigt ist. Immer eine Linie. Wenn der Geist sich anstrengt, Unruhe. Ja. So, diese Achtsamkeit ist die Grundlage, richtige Achtsamkeit. Normalerweise die Leute, die achtsam sind. Ich habe früher, erzähle immer sehr gern, ich habe früher in Bibliothek gearbeitet, ja. Und die Studenten, wenn sie lernen für Examen, ja, sie konzentrieren sich, aber immer so mit Kraft, ja. Dann, wenn jemand neben so nimmt was zum Essen und dann macht Geräusche, der andere, der sich vorbereitet, der ist so böse, er kann ihn sogar schlagen. So böse wird er, dass er sterbt, weil er will sich konzentrieren. Morgen habe ich eine Prüfung, ja. Nein, ja, das ist Genau wie Katze und Maus. Ja? Das bringt Unruhe in die Geist. Und was wollen wir, indem wir meditieren? Wir wollen Ruhe im Geist bringen. Ruhe heißt Shamatha. Ja? Shamatha heißt Ruhe, nichts anderes. Und Ruhe kann nur kommen durch richtige Achtsamkeit, nicht falsche Achtsamkeit. Und richtige Achtsamkeit, erst wird man frustriert, indem man sieht, dass es durch Kraft, es funktioniert nicht. Das hast du gelernt in Qigong auch. Jetzt geht es viel besser, ne? Und keine Beschwerde, oder sehr wenig. Und gleich kann man damit arbeiten. Man weiß, dass es etwas falsch ist. Ja? Macht man zu viel mit Anstrengung. Ja? Und wir durch Achtsamkeit, wir dann verstehen, was uns fehlt, was wir brauchen und was wir, wo wir zusätzlich zu viel Kraft anwenden, wo wir zu wenig Kraft anwenden. Wenn wir zu viel Kraft anwenden, der Geist ist aufgeregt, wenn zu wenig, der senkt. Und diese beiden Zustände sind Unruhe eigentlich. Weil wenn Unruhe da ist, dann der Geist ist entweder, er reagiert nicht, dann senkt er, oder wenn Unruhe da ist, der Geist reagiert, aber falsch reagiert. Er will was greifen, was ihn stört, nicht was ihn beruhigt. Ja? Ist das nicht, haben wir nicht eigene Erfahrung gemacht? Ja, das ist korrekt, das habe ich auch erfahren. So wichtig ist es, diese richtige Anstrengung, damit der Geist sich beruhigt, braucht man richtige Anstrengung. Richtige Anstrengung ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Und das schafft man nur, indem diese Achtsamkeit immer aktiv wird und wird begleitet durch Wissensklarheit. Ja? Wissensklarheit dann beseitigt die Störungen des Geistes. Die manifestieren sich als Senken oder Aufgeregtheit. Ja? Und so lernt man auch sehr wissenschaftlich. Man kann auf Elektronen betrachten. Jetzt haben sie Hongkong Universität, haben sie Experimente gemacht mit Elektroden, haben sie alle die verschiedenen Meditierende aus China, aus Amerika, aus Europa eingeladen, Experimente gemacht, wenn sie meditieren, wie das Gehirn, die Wellen im Gehirn arbeiten, kann man gleich sehen, vor sich, wie Geist ist eigentlich feine Energie, die mit Licht verbunden, aber die noch mehr Geschwindigkeit hat als Licht. Und diese Energie sind Wellen. Und wie die Wellen, die können entweder sehr, sehr weich sein, dann im Zustand von Samadhi nicht mehr wellen, sondern einfach fließen. Und indem man versucht, den Geist greifen, dann diese werden groß. Kann man Experimente machen. Dann sie zeigen den Meditierenden zum Beispiel Filme über, was die Soldaten in Vietnam gemacht haben, Gewalt und so. Und sie wollen, dass man das richtig betrachtet, nicht, dass man an was anderes denkt. Und dann sehen sie die Wellen, wenn man sie damit identifiziert, dann wie die Wellen sich, man hat Reaktionen, ja. Diese moderne Gesellschaft, moderne Wissenschaft ist unglaublich, aber es hat insofern kaum Einfluss auf die Gesellschaft. Wir immer wollen ein weiter, weiter, weiter, mehr und mehr und mehr greifen. Aber es ist ungesund. Das ist wissenschaftlich schon klar. Trotzdem, nichts ändert sich. Zum Gegenteil, niemand wollen wir mehr greifen. So, jetzt, wir wollen lernen, diese subtile Formen von Meditation. Atmen oder an Prana, dann ist es vorteilhaft, sich an die Zwischenperioden zu allmählich, wenn es sich verbessert hat, dann achtest du an diese Zwischenperioden. Ja? Nichts anhalten. Nichts anhalten. Diese Aufmerksamkeit wendet sich nicht zu so viel zu einatmen, ausatmen, aber zu diesen Inzwischenperioden. Dann diese Einatmen und Ausatmen, wenn Meditation gut geht, dann bleibt im Hintergrund. Ja? Ich dachte, du meinst die Pause, deswegen noch nicht, Okay, weil kein wir das in Problem. Jura. Okay, aber ich Dann in diesen Perioden, was passiert? Wenn kein Objekt da ist oder da ist, dann auf natürliche Weise diese Achtsamkeit verbreitet sich auf ganzen Körper. Ja, das ist sehr wichtig. Und da, in diesem Stadium, können Sie schon damit experimentieren. Das ist okay, aber auch wo immer man sich im Körper konzentriert, dieses Atmen, dann wird da gerichtet und man kann es spüren. wie eine Bewegung. Ja, und es ist gewisse, wie kann ich das verstehen? Indem man das macht, dann kann man das machen nur mit feinem Atmen. Man kann das nicht machen mit normalem Atmen. Das geht nicht. Ja? Genauso wie mit normalem Atmen kommt man nie drauf. Deswegen im Tantra wird es genauso, wird es nicht als Windelement, aber als Prana-Element. Ich mache das Fenster auf. Und genauso im Taoismus, ja, es wird auch ein Prana-Element. Und Prana-Element ist das feinste, im Taoismus ist feinste Ausdruck von Leerheit. Ja. Von Leerheit kommt Prana und durch Prana gibt es Yin und Yang. Polarisierung. Ja? Und diese Polarisierung, wir können erleben in dem Körper. Das ist taoistische Meditation. Ja? Dein Mann hat vielleicht davon etwas gelernt. Ich weiß nicht, kennst du ihn fragen? Dann wir haben gelernt, dass alle diese Kanäle sind auch mit Yin und Yang verbunden. In Yoga auch zentrale Kanal ist mit Yin und Yang verbunden. Genauso im Taoismus, ja. Und dieser zentrale Kanal hat zu tun mit den anderen Kanälen in dem Körper, ja. Und in Yoga dann lernt man die Aufmerksamkeit allmählich zu lenken zu den zentralen Kanal. Ja? Und im Tantra, wenn Dorpo Rinpoche da ist, wenn er kann lehren, ich habe nicht die Erlaubnis dafür, aber ich habe das gelernt. Man meditiert nicht in diesem Körper, man kann sich visualisieren als Bodhisattva-Körper. Besonders diese schreckliche Form von Bodhisattva. Ja? Chenrezig, Mahakarma, Manjushri, Yamantaka und so weiter. Ja? Und diese schreckliche Form, dann gibt auch Kraft. Ja? Und die kann auch als schwarz, und in diese schwarze Form gibt es Feuer, ja, sehr leicht zu visualisieren. Hast du gelernt, so bis Die hierhin? Rote machen wir hauptsächlich. Ein Bodentoberwurzel. Naja, dann gibt es alle möglichen Meditationen, das vielleicht Don Potulku kann hier lehren. Ich darf nicht, weil ich habe nicht das Erlaubnis. Aber auf jeden Fall, das dann hilft, damit man diese Prana-Energien in Feuer oder sogar in Kälte umsetzen kann. Ja? Das ist soll ich noch weiterreden oder wollen wir meditieren? Heute habe ich viel gesprochen. Dann vielleicht morgen haben wir letzten Tag, wir können auch ein bisschen weiter lagen über diese. Aber das hat keinen Sinn, solange man noch nicht die Konzentration gut gelernt hat. Ja? Ich kann sagen, wie diese taoistische Konzentration ist, die mit Yin Yang verbunden ist und in Yoga mit Ida und Pingala und so. Aber dafür braucht man gute Konzentration. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen am Anfang. Das wird dann, man kommt zum eigentlich Yoga auch im Buddhismus, genauso erklärt Bahuvedanya Sutta und so weiter, sogar in Bali. Die Meditation ist Verfeinerung, ne, von Gefühl, bis man transzendiert Gefühl. Wenn man transzendiert Gefühl, heißt nicht, dass man nicht Angenehmes spürt und Unangenehmes spürt. Das heißt, dass man diese Gefühle und dadurch wir durch Gefühl wir empfangen die Welt. Das ist Körper und was wir mit Körper spüren. Die Gefühle, dann nimmt man nicht so ernst. Ja? So kann man weinen und lachen und das ist die Freiheit. Aber man spürt, diese Freiheit gehört nicht mich, aber es gehört die Natur der Dinge. Ein angenehmes Objekt, man hat angenehmes Gefühl, aber klingt nicht. Unangenehmes Objekt, unangenehmes Gefühl, aber klingt nicht. Und dann kann man spielen. Und spielen mit Freiheit. Wir sind nicht frei in der Welt, aber wir finden Freiheit in dem, was über die Welt geht. Und das sind die Gefühle. Genauso in Yoga, genauso in den Buddhismus, selbe Prinzip. Die Gefühle beherrschen die Welt. Ja. In Yoga heißen diese Gefühle Gunas, ja? Diese Gunas beherrschen unsere Erfahrung im Buddhismus. Die glauben nicht an die Wahrheit von Gunas, das ist ein Mittel, nicht Wahrheit. Aber transzendieren Gefühl ist, Freiheit zu schmecken. Ja. Dann weinen ist kein Problem, aber auch im letzten Ende bringt es nichts. Oder? Aber es ist wunderbar, dass man weinen noch kann, auch dass man lachen noch kann. Aber es gehört niemandem. Na gut, dann meditieren wir halbe Stunde, aber vor der Meditation fragen. Diese Anita guckt mich schon an, ob sie was. Was ist Vajrayana? Vajrayana, Vajrayana, was heißt Vajra? Das ist Vajra, das weißt du, ne? Übungskeil. Ja, genau, diese Vajra. Also Vajra das symbolisiert das, was heißt. sich nicht bewegt. Ja? In Hinduismus, Vajra ist der Indra. Er tötet alle Dämonen mit dieser Vajra. Ja? Indra. Indra ist im Buddhismus Samantabhadra. Ja, hast du gelernt über Samantabhadra? Ja, ist ähnlich wie Indra. Samantabhadra auch auf Elefant. Diese Ikonografie ist sehr ähnlich von den indischen Göttern und von Bodhisattvas. Ja. Der Gajah, der Elefant, ist sehr mächtig, ja, sehr groß. Und Samantabhadra heißt universale Güte, ja, in wörtlich. Universale Güte. Und diese universale Güte ist, dass man tötet alle die Störungen, alle die Teufel, so wie der Indra tötet alle Teufel. So, der Vajra symbolisiert diese, das Unbewegliche, das alle Hindernisse beseitigt. Und in Mahayana-Lehre symbolisiert es Bodhicitta. Bodhicitta ist diese Glaube und dann Realisierung von dem Geist, das sich nicht ändert. Ja? Und mit diesem Geist dann beseitigt man alle Teufel, so wie Indra. Ja? Und Vajrayana ist die Lehre dann, Jana heißt Wagen, aber hier heißt Lehre. Lehre von Vajra, was ist die Lehre von über Meditation, über das, was alle Mittel, die diese verschiedenen Teufel, die wir haben, alle schneidet ab, ja, und realisiert das Ewige. Vajrayana ist ähnliche Bedeutung wie Tantrayana. Tan heißt verbreiten, verbreiten von den heilenden Mitteln, die es ermöglichen, alle Übel abzuschneiden. Deswegen fängst du Vajrayana mit Chet. Chet heißt abschneiden. Du hast auch gelernt. Und wenn du abgeschnitten hast, dann kannst du wirklich kultivieren. Das Wahre, das sich nicht geändert. Wunderbare Sache. Aber kann auch leicht missverstanden werden. Das ist das Problem mit Vajrayana. Wird sehr popular, aber nicht sehr sehr oft nicht verstanden. Deswegen, der dort Publikum macht sehr, sehr achtsam und keine, nicht Mode nach, sondern sehr, sehr langsam, nicht gleich von großen, großen, wunderbaren Sachen reden, aber gute Gründe. Ja. Deswegen, er ist nicht so beeindruckend für viele, ja. So wie der, wie heißt der, der Däne oder so. Wie heißt der? Ohne Niederlande, ja, genau. Der redet gleich von den großen Sachen und so. Und das natürlich, die Leute sind sehr beeindruckt. Dann er macht dann vor und es kommt ein Experte für vor. Dann gibt es nur 30 Leute dabei. Wenn er macht vor, dann 1000. Aber er hat keine solche große Kenntnisse wie der Lama, der das jahrelang geübt hat. Ja. Aber sehr, Leute sind sehr beeindruckt. Er weiß, wie man beeinflusst die Leute. Das heißt nicht, dass er schlecht ist. Es ist besser, dass sie sich mit solchen Sachen beschäftigen als mit Drogen oder sowas. Ist gut. Und die Paschala, Die wenn das noch. Vipassana ist wissensklar, Einsicht. Also Wie wenn. Paschana heißt sehen, wie heißt richtiger unterscheiden. Das ist Weisheit. Wir haben Unwissen, indem wir nicht richtig unterscheiden. Aber wenn du jetzt von Vipassana-Meditation sagst, also so Shamatha gibt, ist ja eben diese Meditation mit Objekt oder ohne Objekt bei Shamatha. Jede Und Tradition dann. hat andere Erklärungen. Du musst nicht ganz allgemein. Vipassana im Theravada ist richtige Unterscheidung auf Grundlage von analytischer Meditation. Ja, das ist Vipassana. Aber hier, du gleich fängst an, das ist sehr nicht so leicht. Auch Saddharma Pundarika hast du gelernt, und das ist genauso. Diese Shamatha und Vipassana muss man zusammen verstehen. Und in diesem Sinne, Vipassana ist, wenn der Geist sich bewegt, ist Vipassana. Wenn der Geist sich nicht bewegt, das ist Shamatha. Und Shamatha wird dann Grundlage für Vipassana. In diesem Sinne, nicht indem Ach so. man richtig unterscheidet. Könnte man dann sagen, dass die Paschala dann Achtsamkeit Achtsamkeit ist wieder nicht erweckt genug. sozusagen? Und Achtsamkeit ist nicht genug. Durch Achtsamkeit sieht man nicht Vergänglichkeit in jedem Moment. Ist nicht möglich. Aber durch Samadhi an Geist oder an einem Objekt, das nicht sich ändert, dann weiß man natürlich. Das hast du nicht gelernt? viel gehört. Es hat viel gehört, wie ich da gesagt Naja, dann musst du das absorbieren, indem du dir schon so viel Mühe gegeben hast, dann sollte allmählich Klarheit kommen. Das ist sehr wichtig, dass man mit einem kompetenten Lehrer lernt. Kann man immer fragen, fragen, fragen, fragen. Und der Lehrer, wenn er wirklich kompetent ist, er weiß, welche Hindernisse kommen und wann sie kommen und wie man damit umgeht. Dann er lässt dich nicht einfach reden, sehe das, sehe das, sehe das, sehe das, nicht gesehen, mache weiter. Was willst du reden? Dann lernt man sehr gut. Und der Lehrer muss auch sehr gute Bedarfung sein, wenn er wirklich ein guter Lehrer ist. Viele kennen gute Meditation, aber sind keine guten Pädagogen. Sie können das nicht vermitteln. Dann reden sie immer so abstrakt und das ist ein Glück, dass man einen guten Lehrer findet und mit ihm eine Freundschaft hat. Dann kann man viel lernen. Okay, dann keine Fragen heute. Haben wir was gelernt? Was vielleicht uns hilft. Ja. Das ist das, was die Sachen, die wirklich sind, es dauert. Und im Westen sind viele Sachen sind Mode. Ja. Man schnappt das, weil es sehr interessant ist. Aber wenn die dann Hindernisse kommen, dann sie wollen weg. Da ist der diese Pädagoge muss da sein. Weil diese Hindernisse muss man treffen und mit besonders mit einem jemanden, den man konsultieren kann. Ohne ist es schwer. Man verliert sich. Es gibt viele Lehrer, die gut sind, nur sie können uns erklären, was das ist. Nicht, dass sie nicht studiert haben, aber dadurch, dass sie nicht überlegt haben, wie die anderen denken, was sie denken, wozu sie denken und was der Hintergrund für Denken ist. Und sie können das nicht so leicht vermitteln. Na gut, dann machen wir ein bisschen Meditation und Rezitation. Da habt ihr noch eine Frage? Okay. Und dann, ja, sagen wir mal Tschüss, bis morgen. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss, bis morgen.